So jedenfalls bezeichnet uns der US-Kommunikationswissenschaftler Walter Fischer. Oder wie uns der Philosoph Alistair MacIntyre nennt, Storytelling Animals. Vielleicht einigen wir uns einfach auf Pan Narrans, der erzählende Affe. Und wenn dieses Buch schon so heißt, müssen wir gemeinsam zum Ursprung zurück. Also, wann begann der erste Affe zu erzählen? Das Geschichtenerzählen basiert natürlich auf unserer Fähigkeit zu sprechen. Doch wie genau sich unsere Sprache herausgebildet hat, ist, vorsichtig gesagt, umstritten. Ob wir zuerst den opponierbaren Daumen ausbildeten und dann davon erzählten, welche Vorteile dieser bei der Jagd mit sich bringt, oder ob die Geschichten von überlegenen Jägern zuerst existierten und die Menschen sich danach entsprechende Körper wachsen ließen. Die Aufgabe dieses Buches ist nun nicht, mit einer aus Sekundärliteratur und Spekulation gebastelten Zeitmaschine zu den Anfängen der Menschheit zurückzureisen, um nachzusehen. Menschliche Entwicklung verläuft kaum jemals ordentlich. Vermutlich entwickelten sich diese Fähigkeiten nicht strikt nacheinander, sondern parallel. Man kann also der Ansicht sein, dass das heutige körperliche und geistige Vermögen des Menschen am Ende einer Reihe fortschrittlicher Entwicklungsstufen steht, einer evolutionären Erfolgsgeschichte im Sinne des Survival of the Fittest, wie es der britische Sozialphilosoph Herbert Spencer prägte. Demnach wäre es denkbar, dass der Mensch irgendwann aufgrund seines Gehirns schlauer wurde als die anderen Affen und aufgrund seiner höheren Intelligenz zu sprechen begann. Aus Affenlauten wurden nach und nach Wörter und aus diesen irgendwann religiöse Mythen, militärische Befehle und Werbeslogans. Die Entwicklungen könnten auch parallel vonstatten gegangen sein oder sich gegenseitig bedingt haben. Entscheidend ist, dass am Ende der Homo Narrans steht, der sich von allen anderen Lebewesen dadurch unterscheidet, dass er seinen Sprechapparat nutzt, um zu erzählen.